Hallo und willkommen bei der vierten Folge von Crisp, unserem Fotopodcast, zusammen mit dem Paul und auf dieser Seite der Chris. Moin. Wir wollen jetzt reden über den Workflow, den wir beide haben. Und zwar soll es um den kompletten Workflow gehen, von der allerersten E-Mail, die wir von dem Brautpaar bekommen, bis hin zu den fertig bearbeiteten Bildern, die wir ausliefern. Das machen wir aber nicht nur in dieser Folge, sondern wir haben uns vorgenommen, mehrere Teile zu machen. Und vorab geht es aber erstmal um das Feedback, was wir bekommen haben die letzten Tage für unsere letzten Folgen oder die letzten Folgen, die wir online gestellt haben. Ganz, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für die vielen positiven Reaktionen, Kommentare, alle, die uns jetzt schon folgen sollten auf irgendwelchen Kanälen, die wir gerade erforschen für uns. YouTube, Soundcloud, iTunes kommt jetzt auch demnächst, Paul, oder? Ja, ich arbeite dran, genau. Hat uns mega Spaß gemacht, die ersten Folgen zu produzieren. Macht uns jetzt auch weiterhin viel Spaß. Mit einem kleinen Zusatz, dass wir ein bisschen Respekt, nein, Respekt ist das falsche Wort, aber wir sind angespannt. Bauchkribbeln oder wie man das auch sagen mag. Wir wollen einfach geilen Content für euch auch liefern. Und da wir jetzt eben so viel Feedback bekommen haben, ist natürlich das Level ein bisschen gestiegen oder wir sind einfach zum nächsten Level aufgestiegen. Wir sind einfach ein bisschen nervöser jetzt, wo wir wissen, dass uns jemand tatsächlich zuhört. Dass uns tatsächlich jemand zuhört. Und genau, das ist so ein bisschen der Konsens aus dem Feedback. Es gab eben auch noch ein, zwei Dinge, die wir vergessen hatten. Genau. Beim letzten Podcast. Das eine ist dem Christian selber noch eingefallen. Feuchte Tücher. Also ich habe es eigentlich immer dabei, deswegen habe ich es jetzt nicht unbedingt im Hochzeitszusammenhang gebracht. Ich habe immer so ein paar feuchte Tücher, so 3, 4 dabei. In so kleinen Päckchen irgendwie. Hilft einem auf jeden Fall immer, wenn man irgendwie Kinder am Start hat, die ihre Hände gerne dreckig machen. Oder wir hatten es auch neulich auch schon mal mit dem Lippenstift, der irgendwie plötzlich bei dem Bräutigam auf der falschen Stelle saß, ne? Weil sie so sehr. Ja, der Bräutigam hatte einfach einen Lippenstift auf den Lippen. Ja. Nicht auf der falschen Stelle. Aber ein Bräutigam braucht nicht unbedingt Lippenstift. Ja, genau. Und da musste man das ein bisschen entfernen. Bei so Kleinigkeiten einfach. Ist es immer sehr praktisch. Und wir haben auch noch von der Christina Langholz einen Tipp gegeben. Christine, glaube ich. Christine? Christine, ja. Langholz, okay. Entschuldigung, Christine. Einen Tipp bekommen, und zwar Handcreme mitzunehmen. Für die Ringe oder die Eheringe von dem Bräutigam hat sie geschrieben. Ich glaube, für die Braut trifft das vielleicht auch zu. Wahrscheinlich auch für die Hände eher als für die Ringe. Aber also ja, für die, weiß, was zum du meinst. Ringe drüber schieben auf die Hände. Na? Oder auf die Finger, eher gesagt. Auf die Hände. Ich hatte es auch tatsächlich schon bei einer Hochzeit, direkt bei der Ringübergabe. Hat sie extrem Mühe gehabt, die Ringe oder den Ring auf den Finger von dem Bräutigam zu kriegen, weil beide waren, jeder ist ein bisschen nervös, wenn man heiratet. Und zwar auch noch sehr warm an dem Tag und deswegen waren die Hände einfach ein bisschen dicker als normal. Da kann das ganz praktisch sein. Ja, genau. Sonst, also es gab halt wirklich echt nur positive Rückmeldungen, bis auf, dass wir ein bisschen mit unseren Tassen rumklippern. Ja, wir haben es gerade selber beide wieder gemacht. Mal gucken, wir hoffen, dass es nicht zu nervig ist, aber ein Stück weit haben wir uns gesagt, wir wollen das eigentlich beibehalten, also nicht unbedingt das Klappern, das ist jetzt nicht so essentiell, aber uns geht es darum, dass es für uns auch ein bisschen eine entspannte Atmosphäre ist, weil wir den Eindruck haben, das spiegelt sich dann auch ein bisschen wieder in der Qualität des Podcasts oder auch in der Art, wie er einfach rüberkommt, weil das ein entspanntes Gespräch ist. Und das wollen wir gerne beibehalten und deswegen ignorieren wir diese Hinweise einfach. Na, wir versuchen einfach das Beste draus zu machen. Ja, genau. Und wir trinken einfach weiter gerne Tee und versuchen die Löffel dann irgendwie vorher rauszunehmen. Haben wir jetzt ja grandios geschafft diesmal. Super. Ne? Genau, wir bedanken uns aber ganz herzlich für das ganze Feedback, wünschen uns weiterhin, dass es so bleibt und dass wir weiter Feedback bekommen, weil wir wollen ja alle daraus ein bisschen auch lernen. Also wir beide wollen eben auch ein bisschen was dabei lernen, machen das ja jetzt nicht nur zum Spaß, also auch zum Spaß und wollen uns weiterentwickeln und haben noch eine andere Sache, die wir gerade... Ja, quasi die Face-to-Face-Sache im Vergleich zu dem Podcast. Genau, von die Face-to-Face-Version des Podcasts, die quasi analog stattfindet und den gleichen Effekt haben soll, nämlich zusammen zu wachsen. Und sich auszutauschen einfach. Und zwar nennt sich das bei uns Erfurt Wedding Meetup. Die Idee kommt nicht von uns, die Idee kommt von Carmen und Ingo. Vorhin hast du es andersrum gesagt. Ich habe es vorhin falschrum gesagt, Ingo und Carmen, aber ich glaube... Ist ja egal, die sind verheiratet und dann ist, ist egal, wer zuerst kommt. Ja. Die haben damit angefangen mit einem Wedding-Meetup, wo sich einfach Dienstleister austauschen können, die irgendwas mit der Hochzeitsbranche zu tun haben. Also vom Floristen über den Fotografen bis hin zum DJ oder Wedding-Planner, genau. Alles. Und es gibt es in mehreren größeren deutschen Städten oder beziehungsweise wächst gerade so Stück für Stück. Könnt ihr auch mal googeln, ob es bei euch irgendwie was gibt. Ist immer der Vor-, also der Vorname, der Name der Stadt plus dann Wedding Meetup. Bei uns wäre es dann Erfurt. Und wir haben uns jetzt für den 9. Dezember wahrscheinlich entschieden. Da gibt es das erste in Erfurt oder in Thüringen sogar. Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch. Oder geht zu dem in eurer Stadt. Ganz einfach. Genau. Dann könnt ihr uns mal live kennenlernen oder andere Leute, die sich für Fotografie und Hochzeitsfotografie begeistern. Und man kann zusammenwachsen. Also genau, die Idee ist eben auch, dass man sich ein bisschen gegenseitig dann Hochzeiten zusammen... Also ich empfehle lieber einen Dienstleister, den ich persönlich eben auch kenne. Ja. Wenn jetzt jemand einen DJ sucht oder eine Band oder irgendwie was auch immer, dann ist es immer cool, die persönlich zu kennen. Und dafür dienen halt auch diese Meetups ein Stück weit. Und einfach auch Netzwerken. Und wenn du einen Termin hast, der vergeben ist, einfach mal einen anderen coolen Fotografen, den du auch kennst, vielleicht weiterleiten. Richtig. Okay, genug zu den Meetups. Wir kommen zum eigentlichen Thema, nämlich unserem Workflow. Wie gesagt, mehrere Teile, die wir geplant haben. Wir fangen heute eben an mit der ersten Nachricht. Wie sieht das bei dir so aus mit der ersten Nachricht? Wo kommt die? Welche Kanäle erreicht dich sowas? Meistens eigentlich über tatsächlich E-Mail. Okay. Weil ich habe auch auf meiner Facebook-Seite habe ich meine E-Mail-Adresse und trotzdem schreiben die Leute oft, nicht immer, aber oft über E-Mail. Ja. Und schwankt so ein bisschen. Was sie schreiben. Also manchmal sind so Standardanfragen, sehr geehrter Herr, wir suchen. Also Copy-Paste eigentlich. Ja, also, genau. Okay. Manchmal, Entschuldigung, manchmal merkt man auch, dass die Leute sich ein bisschen näher mit einem auseinandergesetzt haben, dass sie sagen, oh ja, deine Bilder sind irgendwie. Wir haben zumindest mal die Bilder uns angeguckt. Ja, ja. Genau. Und wir, oder wir wurden empfohlen oder wir waren auf der und der Hochzeit. Ja, ja, ja. Das schwankt immer ein bisschen. Wie ist es bei dir? Genau, bei mir ist es eigentlich genauso. Also ich habe allerdings hin und wieder auch mal eine Anfrage bei Facebook. Und es gibt da irgendwie noch, also vorher vielleicht noch, es gibt noch eine dritte Art von Leuten, das sind die mich wirklich schon kennen. Also die der Arbeit schon irgendwie folgen auf Facebook oder über irgendjemand anders da auf die Fanpage gekommen sind. Und gibt es tatsächlich auch. Es sind natürlich dann die coolsten Kunden eigentlich, weil die dich quasi schon kennen. Und das ist natürlich auch cool. Oder die schon mal ein Shooting vielleicht mit dir hatten. Ja, irgendwie sowas, genau. Ich bekomme aber auch Anfragen über Facebook, über die Facebook-Seite. Ich habe da diese Nachrichtenfunktion nicht deaktiviert. Und da kommt relativ... Na, was heißt relativ oft? Aber es kommen halt schon ein paar Anfragen da auch drüber. Mir ist aber wichtig, eigentlich da gleich eine Art Riegel vorzuschieben. Also es gab mal den Fall, dass Facebook den Algorithmus irgendwie fehlprogrammiert hat, sodass die eigentliche Nachricht als Post auf einer Timeline mal gelandet ist bei jemandem. Habe ich halt mal irgendwo im Internet gelesen und dachte mir dann, ja, das fände ich halt blöd, wenn das bei mir auch passiert. Deswegen sage ich den Leuten immer, bitte schickt mir doch einfach eine Mail. Und Finde es auch leichter nachzuvollziehen. Also ich hatte auch schon die Tage mal, wo Facebook oder meine Facebook-App oder so nicht funktioniert hat. Und dann, wenn du mal einfach durchscrollen willst und mal schauen, was habt ihr bisher geschrieben, wann war nochmal der Termin, Adresse, genau, Adresse, Telefonnummer oder irgend sowas. Ja. Und dann bist du halt nicht auf Facebook angewiesen, dass das funktioniert, sondern hast es nochmal als E-Mail. Nochmal schriftlich. Das ist keine dumme Sache. Deswegen eben bei mir auch die erste Bitte, mir dann nochmal eine Mail zu schicken, am besten natürlich mit Datum, also der Hochzeit, das ist immer ganz wichtig. Es kommen tatsächlich hin und wieder mal Anfragen, die irgendwie das Datum gar nicht drin haben und muss ich dann nochmal nachfragen. Genau. Und wissen Sie dann schon meistens das Datum oder ist es einfach erstmal eine allgemeine Anfrage? Das gibt's auch, stimmt, das gibt's auch, dass die Leute das Datum noch gar nicht wissen und dann nur wissen, so, ja, wahrscheinlich im Juni und naja, Juni ist nun mal ein sehr beliebter Monat, da ist es dann eher schwierig. Da frage ich dann einfach halt nochmal nach und dann müssen sie halt, sage ich halt, meldet euch halt wieder, wenn ihr einen konkreten Termin habt. Ansonsten kann ich euch halt da jetzt nicht mal eben 4 Wochen blocken. Der komplette Juni ist für euch geblockt, bis ihr wann ihr heiratet. Ist gerade schlecht. Genau. Aber apropos blocken, bei mir kommt auch direkt dann die Anfrage bzw. der Termin in den Kalender. Egal, ob die jetzt nur mal angefragt haben mit Copy-Paste-Anfrage oder was auch immer. Kommt direkt mal in den Kalender, um einfach Kollisionen da ein Stück weit zu vermeiden. Also gleich in dem Moment, wo du eine E-Mail reinkriegst, schreibst du es dir erstmal in den Kalender rein. Wenn da ein konkretes Datum drin steht, schreibe ich sofort Datum und auch den Ort, wenn der halt auch schon drin ist, direkt rein. Das ist nämlich schon ganz praktisch. Also jetzt gerade wenn du eine Hochzeit, gehen wir mal davon aus, du fotografierst mehrere Hochzeiten am Wochenende. Ich mache das zum Beispiel nicht, weil, also ist ein anderes Thema vielleicht, aber ich mache nur eine Hochzeit pro Wochenende und wenn du mehrere machen wollen würdest am Freitag, dann ist es halt blöd, wenn du am Freitag eine in München hast und am Samstag eine in Rostock. Die beide den Ganztag lang gehen. Ne? Die beide komplett Ganztagsreportagen sind. Deswegen ist der Ort schon auch relativ wichtig, genau. Wie ist das, wann beantwortest du deine Mails? Also beziehungsweise wie lange dauert das oder was? Ich versuche das eigentlich immer relativ schleunig zu machen. Es gelingt mir nicht immer, muss ich sagen. Aber ich versuche eigentlich immer so eine 24-Stunden-Frist einzuhalten, dass man sagt, okay, man hat in der Zeit geantwortet. Ist jetzt erstmal egal, was man antwortet. Also nicht, was man antwortet, aber wenn ich unterwegs bin und jetzt nicht wirklich einen Zugriff oder Ruhe habe, wirklich zu schreiben, dann schreibe ich auch einfach mal, ich bin gerade unterwegs, ich melde mich in ein, zwei Tagen nochmal und schreibe euch ausführlich gerne, was ihr wissen wollt und wir können auch nochmal telefonieren oder sowas. Das kommt ja halt auch recht oft vor. Also bei mir ist es oft so, dass ich dann gerade schon, also wenn ich Freitag quasi schon anreise für eine Hochzeit, die am Samstag ist, weil sie eben weiter weg ist, reise ich halt einen Tag vorher an. Und oft ist das natürlich die Zeit, in der die Brautpaare sich mit dem Thema auseinandersetzen, weil sie eben selber unter der Woche arbeiten und dann eben Freitagabend sich hinsetzen und Hochzeitsfotografen raussuchen für ihre Hochzeit oder Samstag oder so. Und da kann man halt einfach dann nicht eine halbe Stunde da eine Mail an der Mail rumdoktern oder so. Genau. Ja, und dann, was antwortest du dann? Ich antworte, also wenn das jetzt wirklich schon eine konkrete Anfrage ist und sagt, hier, wie sieht's aus, wir hätten gerne halt eine 8-Stunden-Reportage und wie sind da bei dir so die Konditionen und überhaupt, dann schicke ich ihnen das Angebot mit. Und das Angebot ist halt bei mir so eine PDF, die ganz hübsch gemacht ist, die habe ich mir mal von jemandem designen lassen quasi und mit schön vielen Bildern und ein bisschen Geschichte dazu. Ja, das fand ich auch ganz cool eigentlich, dass ich dabei. Also ich mache es jetzt bis jetzt immer per Text einfach. Also, ja. Na, einfach. Also ich schreibe dann einen ausführlichen Text, was ich mir vorstellen könnte. Weil manche sagen einfach auch so, Hochzeit am 7.8. oder sowas. Okay. In Basel oder Münster oder wo auch immer. Und du weißt halt noch nicht mehr, wollen sie einfach nur jemanden, der sie bei der Trauung fotografiert und danach ein Shooting haben? Oder wollen sie 8 Stunden, wollen sie den ganzen Tag lang, heiraten sie vielleicht 2 Tage? Hattest du ja auch letztes Jahr, nee, dieses Jahr. Dass sie, dass sie halt vorher schon ein Grillfest hatten und dann am Sonntag auch nochmal ein Brunch, also es ging dann schon mehrere ein bisschen Tage länger, genau. Und dann schlage ich ihnen erstmal 1-2 Sachen vor, wie sie sich's vorstellen könnten vielleicht und versuche das irgendwie so da rauszukriegen. Worum es eigentlich geht. Was ihre Intention ist, was sie haben möchten. Ja. Wie machst du das dann, wenn du quasi, also du blockst ja den Termin ja dann auch und wie machst du das, wenn du dann eine zweite Anfrage kriegst? Also ich block den erst, wenn ich weiß, dass es ein bisschen konkreter wird. Ah, also, okay, also du blockst nicht schon mit der ersten Anfrage. Okay. Kann man aber überlegen, ob man das vielleicht. Aber hast du dann nicht Schiss, dass du, also ich hätte halt sofort Schiss, dass ich das irgendwie in Kalender dann nicht eintrage und dann halt das verpeile, weil das da schon eine Anfrage gab oder so. Bin ich viel zu vergesslich für. Ich bin eigentlich auch ziemlich vergesslich, aber bis jetzt ging's alles. Okay. Aber es ist auf meiner Liste, was ich nochmal überdenke. Ja. Und was hattest du jetzt gesagt? Mit der zweiten Anfrage, also. Ach so. Wie regelst du das? Also die zuerst zusagen, haben im Endeffekt den Termin oder mit dem ich gerade im Gespräch bin. Ja, die haben den erstmal relativ fest sozusagen geblockt, okay. Also das ist immer so, wenn ich weiß, es kommt drauf, also solange der Vertrag nicht unterschrieben ist oder es nicht ein endgültiges Ja, wir haben dich, wollen dich haben, ist, reserviere ich eben auch erstmal für die den Termin. Und alle anderen Anfragen, werden dann erstmal zurückgeschoben, beziehungsweise den auf Hold ich gestellt, frag dann quasi nochmal zurück. Also ich block die quasi und informiert die dann oder sagt denen auch, solange ihr nicht fest gebucht habt, machst du ja genauso. Ja. Warte, jetzt habe ich den Faden verloren. Ist aber nicht ganz offen. Genau, also sehr, so ähnlich wie bei mir. Also auch, wenn ich eine zweite Anfrage bekomme, dann schreibe ich dem zweiten Paar, was da anfragt, dass eigentlich der Termin schon gebucht ist oder geblockt ist zumindest und schicke aber gleich eine Mail dann nochmal an das erste Pärchen und sag hier, ich habe noch eine zweite Anfrage für den gleichen Termin. Normalerweise dürfen sich meine Pärchen halt die Zeit lassen, die sie brauchen, um mich da zu buchen und gebe denen da jetzt nicht irgendwie ein Wochenlimit vor. Oder ein Tageslimit. Aber wenn dann eine zweite Anfrage auf den gleichen Termin kommt, sage ich dann schon, nee, Leute, es wäre cool, wenn ihr in den nächsten Tagen mir mal Bescheid gebt. Und also bei mir steht immer so 1-2 Tage, ob ihr mich jetzt wirklich haben wollt, weil sonst würde ich gerne auch dem anderen Pärchen das eben anbieten. Okay. Und solange stelle ich das andere Pärchen dann zurück. Aber 1-2 Tage? Also ich mache es auch so, aber 1-2 Tage finde ich ein bisschen knapp. Also meistens antworten die schon so am ersten Tag, aber ja, du hast schon recht. Also wenn man mal 2 Tage kein Internet hat oder irgendwie halt verreist ist oder so, dann... Also ich mache es meistens so, dass ich ihnen so eine 5 Werktage oder nicht Werktage sage ich nicht, aber so 4-5 Tage sage ich, wäre schön, wenn ihr euch melden würdet. In der Zeit. Ja, also noch ist es nicht vorgekommen, dass es irgendwie dann schief gegangen ist oder so, aber ja, ist vielleicht keine dumme Idee zu sagen, wenigstens irgendwie ein bisschen 5 Tage oder sowas. Vielleicht ganz gut. Ich glaube, das ist bei mir einfach Torschusspanik so ein bisschen. Also ich habe dann irgendwie Angst, dass sie in der Zeit dann schon mit einem anderen Fotografen ein Vorgespräch hatten oder irgendwie so. Du meinst, das sind neue anfragende Pärchen dann? Genau, so, genau. Bei dem anderen mache ich mir dann nicht so den Kopf. Ich hatte es aber natürlich auch schon mal, um halt quasi noch das Positivbeispiel zu bringen, dass wirklich ein Pärchen sich 2-3 Monate nicht gemeldet hat auf die erste Anfrage und meine Antwort quasi und dann aber doch gebucht haben, einfach weil sie es vergessen hatten. Also quasi, dass sie dem Hochzeitsfotografen ja noch verbindlich zusagen müssen oder so. Also für sie schon klar war eigentlich, dass sie haben Zeit halt einfach das vergessen, dass da noch ein bisschen Formalia irgendwie dran hängt und dass man da noch was machen müsste. Genau, aber das kann natürlich auch mal vorkommen. Genau. Ja. Und wie machst du das? Schickst du gleich eine Reportage mit oder sowas? Also ich habe 2 Reportagen, wo ich die Paare einfach gefragt habe, ob es in Ordnung ist, wenn ich die auch mal online jemanden zeige. Also ich stelle ja auch auf meiner Webseite nur Auszüge aus Foto. Also veröffentlichst jetzt keine 800 Bilder von der Hochzeit, ja. Und auch keine 700 oder 600. Ja. Es gibt 2 Paare, die habe ich mal einfach gefragt, weil mich direkt ein Paar gefragt hat, kannst du uns mal eine Reportage schicken, bevor wir irgendwie uns treffen und so. Und ja, dann habe ich die dann mitgeschickt, aber in der Regel sehen die die dann beim Vorgespräch. Ja, genau, bei mir ist das auch so. Also auf Anfrage, wenn jemand wirklich mal fragt, hier, wir würden gerne mal eine ganze Reportage sehen, schicke ich es dann schon mal mit. Das Problem ist dabei, was sicherlich nachher auch im Vorgespräch nochmal kurz angesprochen wird, dass man halt wirklich Bilder auch macht, die für Außenstehende jetzt gar nicht sich erschließen. Und ich die halt persönlich einfach gerne erkläre. So, ne? Dieses Beispiel mit dem Bräutigam, der Nikes anhatte, weil er halt ein totaler Fan von dieser Marke ist und halt irgendwie 50 Paar Schuhe zu Hause stehen hat, aber halt am Hochzeitstag keine tragen durfte, weil seine Zukünftige das nicht mitgemacht hat. Und ich durfte dann welche tragen. Das war ganz nett. Ja, arme Junge. War eine coole Hochzeit für mich auch. Genau, aber er hat sich dann halt gewünscht, dass er wenigstens ein paar Fotos kriegt damit. Irgendwie morgens beim Friseur eben. Und dann nochmal, als er sich angekleidet hat, dass wir da ein paar Fotos wenigstens machen in Nikes. Und das hat er natürlich dann auch bekommen. Aber das erschließt sich jetzt einem Außenstehenden nicht, dieses Foto. Und deswegen müsste ich es erklären und habe deswegen ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich jemanden jetzt eine ganze Reportage mitschicke, ohne dass er sie vielleicht wirklich komplett versteht. Ja. Genau. Weil wenn man sie direkt bei einem Gespräch zeigt, kannst du es ja nochmal erklären. Warum, genau. Und wieso und weshalb. Aber grundsätzlich finde ich es ganz, ganz wichtig, dass ein Pärchen mal eine komplette Hochzeitsreportage von mir sieht. Also auch wenn ich jetzt keine komplette auf einem Blog mal habe, aber man bekommt sonst einfach immer nur diese perfekten Eindrücke, oder? Ja, oder also einfach wirklich, also die sind ja bewusst ausgewählt, die Fotos auf meiner Website. Niemand von uns Hochzeitsfotografen sagt irgendwie, ja, ich nehme Bild 54, 58 und 65. Um einen guten Durchschnitt zu haben. Genau. Von der Hochzeit. Von der Hochzeit und die packe ich jetzt auf die Website, egal welche Fotos das sind. Das macht ja keiner, sondern wir suchen uns halt die besten aus, die besondersten und so weiter. Und das ist natürlich kein repräsentantes Beispiel dafür, wie die Qualität durchgängig ist. Und deswegen finde ich das so voll total wichtig, dass sie das auch mal sehen. Du hast auch in der Reportage vielleicht mal 1-2 Bilder, die ein bisschen unscharf geworden sind. Einfach, weil es nicht anders zu fotografieren ging. Aber sie sind emotional und sie sind so einfach richtig. Geile Bilder. Also ich habe da eins dabei, wo der Bruder von der Braut einfach geheult hat bei der Trauung und ist ein bisschen unscharf geworden. Die Braut freut sich tierisch drüber. Ja, also so mit das Lieblingsbild, ne? Obwohl es eben, genau, ist eigentlich dann in der Hinsicht auch wirklich egal. Und trotzdem wichtig, dass man eben sowas dann auch mal mit reinnimmt. Wie machst du das, wenn dann, also was kommt dann zurück von dem Brautpaar meistens? Also es gibt da eigentlich 3 Varianten wieder, ne? Entweder sagen sie gleich, ja, super, geil, nehmen wir, passt alles. Hm. Es kommt gar keine Antwort. Okay. Da fasse ich aber auch nicht nochmal nach. Muss ich sagen. Also wenn gar keine Antwort kommt, mache ich das nur, wenn der Termin nochmal, weißt du, da habe ich ja vorhin, also der Termin ist ja geblockt und wenn eine 2. Anfrage auf den gleichen Termin kommt, dann frage ich nochmal. Ach so, okay. Und da gab es eben auch schon mal die Situation, dass sie sich halt da nicht gemeldet haben, lange. Ach, das war das mit den 3 Monaten. Ja, genau. Und dann haben sie eben doch noch gebucht. Und deswegen finde ich das eigentlich, also wenn ich jetzt keine andere Anfrage für den Termin bekomme und der quasi leer bleibt, dann frage ich auch nicht nochmal nach. Und bei mir ist der Termin dann quasi noch gar nicht im Kalender, deswegen. Richtig, und deswegen kannst du auch gar nicht nachfragen, ja. Naja, das sind vielleicht 2 Ansätze. Da könnt ihr ja auch mal drunter schreiben, Leute, wenn ihr euch das anhört. Wie macht denn ihr das? Wie ist das bei euch? Und welche Variante findet ihr da am besten? Vielleicht und dann Nachteile. Die 3. Version der Antworten ist dann noch so, ja, alles gut und schön, aber wir haben in unserem Budget, lass es 200, 100, 500 Euro weniger sein oder sowas. Was machst du? Ja, schwierig. Ich versuche eigentlich bei dem Angebot zu bleiben und aber irgendwas dazuzugeben. Du hast das ja auch schon mal gesagt, das von Nadja war, glaube ich, die. Ja, ich glaube, ich habe es damals von Nadja gelernt. Herzliche Grüße, falls du zuhörst oder auch Eddie. Dass man das Produkt an sich im Wert nicht beschneiden soll. Also, dass man eben nicht sagen soll, mein Produkt ist eigentlich weniger wert als das, was ich eigentlich dafür haben will. Und das gebe ich euch quasi jetzt. Also ich mache das jetzt einfach billiger für euch. Und das sehe ich auch ein oder das finde ich auch gut so, diesen Ansatz. Aber man kann da eben sagen, dass man irgendwie nochmal was obendrauf gibt oder dass man vielleicht versucht, an einem anderen Posten wie den Fahrtkosten beispielsweise was zu drücken oder so. Das ist immer ein bisschen Verhandlungssache, je nachdem, wenn jetzt, zum Beispiel, wenn jetzt die Hochzeit 50 Kilometer von mir zu Hause weg ist, dann sage ich halt auch, okay, auf die 30 Euro Fahrtkosten, da verzichte ich jetzt und kriege dafür aber dann die Hochzeit, wenn es jetzt daran scheitern sollte, was natürlich auch jetzt nicht unbedingt das beste Omen ist, vielleicht, wenn es an 30 Euro scheitert. Aber du weißt, was ich meine. Also da kann man prinzipiell ein bisschen verhandeln und individualisieren, aber genau. Aber eben nicht an der Leistung selber, das ist schon wichtig. Oder dass man einfach nur noch ein bisschen was obendrauf vielleicht gibt, was einem selber nicht wehtut. Vielleicht in den Engagement-Shoot oder vielleicht also für die Einladungskarten was oder für irgendwie ein kleines Album oder irgendwie, keine Ahnung. Also ein wirklich kleines Album. Ich würde jetzt kein großes Album irgendwie noch dazu packen. Ja. Aber ich glaube, für den Engagement-Shoot, den du oben drauf packst, würden dich jetzt auch schon einige Fotografen wieder lynchen. Meinst du, weil es so viel Arbeit ist? Ja, aber ja, ist schon normal, es kommt immer drauf an, wenn du dich eh mit dem Paar triffst und das Vorgespräch hast und die dann einfach nochmal mit denen eine halbe Stunde spazieren gehst. Ich habe das auch schon gemacht, dass ich ein Brautpaar, die hatten das nicht gebucht, das stand nicht im Paket drin und da habe ich, nach dem Treffen war das so cool, wir haben irgendwie gefühlte 34 Latte Macchiato zusammen verdrückt und sind danach durch die Stadt gerollt und ich habe gedacht, ja komm, wir machen jetzt einfach noch ein paar Fotos. Und haben die ja jetzt auch nichts dafür bezahlt, aber ich fand es einfach cool und für die war es wertvoll und für mich war es wertvoll. Warum denn nicht? Also es sind so Sachen, das sind dann Ad-Hoc-Entscheidungen und ein bisschen Abstimmungssache einfach. Wenn es irgendwie passt, dann kann man das auch. Aber es gibt eben auch die andere Variante, dass ich sage, nee, sorry, also das liegt jetzt so weit weg von meinen Möglichkeiten, dass ich da auch irgendwie euch entgegenkommen kann, ist einfach nicht machbar. Also ja, das ist schon auch 1.000 Euro weniger bezahlen. Ja, eben, also da kriege ich dann schon wirklich also richtig Bauchschmerzen und das ist eigentlich nicht machbar. Also da das muss man schmerzlich lernen und am Anfang habe ich mich da auch noch breitschlagen lassen, aber das ist echt nicht ist nicht machbar, es geht einfach nicht. Die Rechnungen, die flattern auch ins Haus und kannst auch nicht bei der egal, genau. Lassen wir diese Beispiele mal. Meine Werkstatt sagt auch nicht. Und ich sage, ach, ich wollte eigentlich keine 900 Euro für die Reparatur bezahlen. Genau. Könnt ihr mir den letzten Reifen so dazugeben? Soll ich vielleicht mal fragen, meine Werkstatt? Weiß nicht, vielleicht sind aber die bezahlt habe ich die Reparatur schon. Spannter. Kannst ja mal Fotos machen für die Werkstatt. Mhm. Vielleicht bringt's was. Ja, genau, also da vorsichtig sein und nicht irgendwie sich runterhandeln lassen. Da. Wann ist es endgültig fest bei dir? Die Hochzeit? Also du hast ja schon vorher geblockt und dann so richtig... Also meistens ist es schon eine Mail zu sagen, ja, yeah, wir finden dich cool, wir würden das gern machen und dann gibt es halt schon ein Vorgespräch. Das Vorgespräch gibt es auch manchmal ohne verbindliche Buchung noch, also das ist jetzt nicht zwingend, dass das Vorgespräch nur dann stattfindet, wenn irgendjemand verbindlich bucht. Also man kann auch quasi nur das Vorgespräch erstmal stattfinden lassen und sie entscheiden sich danach, aber dann gibt es natürlich auch einen Vertrag. Also wenn der Vertrag unterschrieben ist, ist es letztendlich komplett gültig, aber ich sag dann innerlich auch, das ist jetzt gültig, wenn die zurückschreiben, ja, wir hätten dich gern so. Ja. Dann ist das ja eigentlich, also, genau. Schickst du den Vertrag dann, nimmst du den zum Vorgespräch mit, oder? Sowohl als auch. Also meistens mache ich so, wenn es jetzt wirklich ein richtiges Vorgespräch gibt, was jetzt bei mir nicht so mega oft vorkommt, weil ich halt viele Hochzeiten von ein bisschen weiter weg habe, aber wenn es ein persönliches Vorgespräch gibt, dann schicke ich den vorher schon den Vertrag nochmal hin, einfach damit sie sich ein bisschen darauf vorbereiten. Die sollen ihn schon mal durchgelesen haben und sich gerade halt große Fragezeichen an manche Sachen machen, wo sie denken, da müssen wir nochmal drüber reden, was ist denn das? Und das finde ich aber gut, wenn das halt schon ein bisschen vorbereitet ist. Genau. Ja. Ich muss mir das mit dem Vertrag auch gerade selber erst angewöhnen. Also ich habe jetzt auch ganz viele Hochzeiten einfach ohne Vertrag gemacht, einfach nur mündlich Absprache, beziehungsweise E-Mails halt und versuche jetzt aber trotzdem. Es ist einfach eine Absicherung für euch beide. Für es beide, ist halt nicht nur für dich eine Absicherung, sondern eben auch für das Brautpaar. Also haben hier schon in Deutschland noch so eine Mentalität, die nicht wirklich nur auf Handschlag basiert, sondern wo beide Parteien gerne was Schriftliches einfach haben. Und eben für den Fall der Fälle hilft sie dann wirklich. Also ich hatte jetzt noch nie einen Fall, wo ich wirklich auf den Vertrag zurückgreifen musste. Aber es ist einfach, es ist den Aufwand einfach wert. Das ist jetzt ja nicht so unglaublich aufwendig, dann einen Vertrag zu machen. Genau. Schon eine gute Sache. Aber prinzipiell natürlich zum Vorgespräch nehme ich ihn mit und wir quatschen drüber und da wird er dann oft auch schon unterschrieben. Also zumindest, wenn Sie ihn vorher schon mal gelesen hatten, wenn Sie ihn dort das erste Mal sehen, was auch schon vorgekommen ist, dann nehmen Sie ihn halt mit Und schicken ihn irgendwann per Post. Und schicken ihn entweder per Post oder bei mir gibt es ja diese Klausel mit der Überweisung, dass sie quasi die Anzahlung bei mir schon überweisen können und dann ist der Vertrag auch gültig, auch ohne jetzt irgendwie eine unterschriebene Version. Aber dazu haben wir vielleicht dann auch nochmal extra Podcast dazu. Einen extra Podcast haben wir eigentlich uns überlegt. Zu Vertragen. Zu Verträgen. Genau, also geht's dann zum Vorgespräch. Wie läuft das bei dir ab? Ja, eigentlich sehr gemütlich. Meistens, also wenn es sich einrichten lässt, irgendwo bei einem Kaffee oder sowas. Also ein neutraler Boden eben, nicht irgendwie bei dir zu Hause oder so. Nee, schon manche sagen auch, komm zu uns nach Hause. Ja, auch okay. Schon. Auch sehr angenehm meistens. Ja. Lernt man auch einfach die Leute besser kennen. Ja, stimmt. Dabei. Wenn sie sich so zu Hause finden, stimmt, das ist auch eine coole Sache. Ja. Passt nicht immer, dass man vorbeikommen kann. Wenn man regional irgendwie was hat, dann schon. Also, ja. Ich sag mal, bis 50, 70 Kilometer ist es eigentlich nie ein Problem. Oder man trifft sich irgendwo in der Mitte. Ansonsten skypen, telefonieren. Wobei ich sagen muss, dass ich eher ein Freund dann vom Telefonieren als vom Skypen bin. Echt, ja? Wieso? Funktioniert besser. Skype hackt halt irgendwann ein bisschen, ne? Das kommt halt auf die Internetleitung an. Oder beziehungsweise nicht auf die Internetleitung, aber generell auch an Skype. Mhm. Du hast mal Bildkrisseln drin, dann kommt der Ton nicht rüber, dann hast du entweder oder die Gegenseite hat ein schlechtes Mikro, du verstehst nur die Hälfte, alle reden zu leise oder die Boxen sind zu laut, irgendwas surrt. Ein Haufen technische Sachen, auf die du dich dann eher konzentrierst, als mit den Leuten zu reden. Ist zwar cool, die mal zu sehen, aber generell bin ich dann, glaube ich, eher ein Fan vom Telefonieren. Ja, okay. Ja, wie handhabt ihr das? Also da könnt ihr ja auch mal kurz euren Senf dazugeben. Ihr sollt zwar jetzt nicht immer eure Bearbeitungssession unterbrechen, um irgendeinen Kommentar irgendwo einzuhacken, aber doch. Vielleicht, doch. Bitte immer unterbrechen und einen Kommentar schreiben. Aber vielleicht fällt es euch ja nachher noch ein und dann könnt ihr ja nochmal kurz schreiben, wie ihr das handhabt, wie das bei euch aussieht. Genau, bei mir aber tatsächlich auch halt viel Telefon, viel Skype, einfach, weil es zu weit weg ist oder so, aber das funktioniert auch ziemlich gut. Ja. Oder chatten vielleicht einfach. Wenn es kleinere Fragen sind, immer mal zwischendurch. Ja, aber es sollte, also ein Gespräch vorher gibt es auf jeden Fall. Ja, also nach dem Vorgespräch. Also bei mir gibt es auch immer ein Gespräch. Genau. Also ich würde es nicht weglassen und nur chatten oder so. Das würde ich nicht machen. Weil einfach nur E-Mails beantworten und dann sagen, ja, ist gebucht oder so, mag ich nicht. Ich will halt die Leute kennenlernen und ich will auch, dass die mich kennenlernen. Ja. Und wissen, wie ich ticke und ich weiß dann, wie sie ticken. Und dann. Und man kann halt viele Besonderheiten auch mal rausfinden. Also ich sag halt auch immer, meine Bilder leben ein Stück weit davon, dass ich die Geschichte von den beiden erzähle und darüber muss ich halt deren Geschichte auch ein bisschen selber kennen, damit ich überhaupt deren Geschichte erzählen kann. Man kann nicht alles quasi auf der Hochzeit selber nur sehen und dann fotografieren, das funktioniert nicht. Also manche Dinge muss man halt vorher wissen. Um sie auch einfach zu verstehen auf der Hochzeit. Ja, und wenn jetzt die Braut irgendwie eine Kette trägt, die du nicht kennst und du fotografierst vielleicht nur, also nicht wirklich bewusst, und dann ist das halt ein sehr wichtiges Accessoire oder irgendeine Taschenuhr hatte ich jetzt oft, dass es die vom Großvater war und die holt er jetzt auch nicht alle 2 Minuten raus, sondern mal. Und, ja, und dann wenn du vorher weißt, dass sie wichtig ist. Irgendwie. Richtig, dann kannst du dich da ein bisschen drauf vorbereiten oder kannst es auch irgendwie mit einbeziehen. Ist schon wichtig. Genau, gibt es sonst noch was beim Vorgespräch, wie ziehst du dich da zum Beispiel an oder so? Ist vielleicht auch ganz interessant für Leute. Also nicht Jogginghose. Echt? Im Anzug komme ich auch nicht. Ja, okay. Das Mittelding. Ordentlich. Also oben Anzug, also, unten Jogginghose. Ja, genau. Nee, umgedreht. Was, oben die Jogginghose und unten der Anzug? Okay, egal. Nee, so ein bisschen Casual-Style vielleicht. Normaler Pullover reicht, also muss kein Hemd sein oder sowas. Ja, aber jetzt schon schicker. Ja, so wie ich auch in ein normales, durchschnittliches Restaurant essen gehen würde, sag ich mal. Ja, okay, gut. Oder in einen Kaffee trinken oder sowas. Ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe. Ich glaube, es war beim Stilpiraten in seinem Buch zur Hochzeit, dass man sich so anziehen soll, dass es den Eindruck vermittelt, dass es einem wichtig ist, dieses Treffen, aber eben nicht im Anzug, also genau, nicht overdressed. Aber Anzug habe ich eh nie an. Ja, habe ich auch auf der Hochzeit ja nicht an. Also, genau. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Thema für einen eigenen Podcast. Was trage ich? Was trage ich zur Hochzeit? Ja, oben Hose, oben Jogginghose. Jogginganzug und die Nikes. Oh Mann, ey. Da freut sich nur ein Bräutigam. Den traf ich jetzt nicht. Aber egal. Egal, lassen wir das. Genau, damit haben wir eigentlich auch das Vorgespräch quasi schon abgeschlossen. Oder? Ja, eigentlich schon. Also die Bilder zeigen wir noch bei dem Vorgespräch. Genau, man geht halt schon mal eine Reportage durch. Das hat auch den coolen, positiven Nebeneffekt, dass man eben mal den Tag, also den Hochzeitstag durchgeht zusammen. Also oft halte ich dann die Dia-Show quasi an und sage, hier, da war das und das. Wie ist denn das bei euch? Zieht ihr zusammen vorne ein oder wollen wir einen First Look machen oder solche Sachen halt. Das ist ganz cool, wenn man das quasi anhand der Reportage, die man gerade dann schon sieht, da denke ich halt dann selber auch nochmal dran. Generell das geplant, obwohl die meisten haben ja auch, glaube ich, dass in dem Moment, wo du das Vorgespräch hast, ist ja oft einige Monate vorher noch gar nicht so weit geplant, dass sie sagen können, wir machen jetzt zusammen 14 ein. Uhr, machen wir das und das. Es gibt zwar so Sachen wie, wir ziehen zusammen ein oder wir wollen unbedingt, ich sage jetzt mal, Luftballons steigen lassen. Aber generell, der Tagesablauf ist dann ja oft noch gar nicht so fest. Deswegen will ich auch, also habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, habe ich alles einzeln abgefragt. Will ich versuchen, in Zukunft den Paar nochmal zusammen mit dem Vertrag oder parallel dazu nochmal irgendwie so eine Checkliste zu schicken. Einfach für mich, wo Kontaktdaten von allen möglichen Leuten drin stehen, die wichtig sind, okay. Adressen drin stehen von den verschiedenen Locations, die du hast. Und eben auch vielleicht sowas wie ein Programm. So ein kleiner Eckpunkte wenigstens. Ja. Okay, ja, findest du vielleicht gar keine schlechte Idee. So eine Running Order. Dass man zumindest mal nochmal einen groben Überblick hat, den man halt auch zusammengefasst irgendwo findet, ja. Ist eigentlich gar keine dumme Idee. Was mir noch eingefallen ist gerade, auch zum Abschluss des Vorgesprächs, ich mache nie Notizen während des Gesprächs. Also ich hatte das mal, dass ich dann quasi auf dem Laptop mitgetippelt habe oder so, aber das finde ich irgendwie, also ist schon irgendwie doof, weil du halt den Kontakt verlierst, ne, und das entspannte Gespräch wird irgendwie ein bisschen unterbrochen. Aber was ich mir angewöhnt habe, ist, dass ich dann auf der Fahrt zurück, manchmal mit dem Zug oder so, oder eben, wenn ich dann zu Hause ankomme, dann setze ich mich gleich hin und schreibe das alles runter. Und dann mache ich quasi, lege ich mir halt eine Datei an für die. Ich habe Nutzer Evernote, da kann man einzelne Notizbücher anlegen, kriegt jede Hochzeit so ihr eigenes Notizbuch. Und dann wird das alles runtergeschrieben, so die einzelnen Sachen, die mir da einfallen. Das ist bei mir dann meistens noch im Gedächtnis drin. Aber ich hatte das halt auch schon, dass ich das vergessen habe, also dass ich das nicht gemacht habe. Und dann irgendwie denke ich einen Monat vor der Hochzeit, meine Fresse, dir fehlen eine ganze Menge Daten, Adressen, Abläufe und so. Du weißt eigentlich gar nicht mehr so richtig, was da jetzt alles abgeht. Du weißt nur noch das Land und die Stadt. Und den Namen. Ja, genau. Also das ist wirklich empfehlenswerte Sache, dass man das da so gleich runterschreibt. Also ein paar Kleinigkeiten schreibe ich mir immer mit. Also ich habe ein normales Notizbuch mit, keinen Rechner. Nee, also meinen Rechner nur zum Zeigen. Ja, genau. Ja, dann geht aber das so ja vielleicht auch. So ein paar Notizen. Wobei, also jetzt beim letzten Vorgespräch zum Beispiel habe ich es gemacht, da habe ich die Dia schon unterbrochen und habe halt auch dieses Evernote rausgenommen und habe denen die Notiz gezeigt, die ich schon angelegt hatte. Einfach nur, weil sie hatte halt gesagt, die Braut hatte erwähnt, dass sie Katzen hat zu Hause und dass sie sich, dass die dann irgendwie mit bei der Vorbereitung dabei sind. Und dann habe ich halt ganz in Großbuchstaben in das Notizbuch reingeschrieben, dass Paul morgens bei der Braut ist, wenn die sich fertig macht, weil ich die Katze fotografieren will. Und das war allerdings auch ganz gut, um nochmal vielleicht den Bogen zu schlagen zu dem anderen, weil ich gemerkt habe, dass ihr die Katzen auch ganz wichtig sind. Also dass sie einen großen Teil halt in ihrem, oder eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielen. Und das habe ich mir natürlich dann auch notiert in der Hinsicht. Also dass man dann darauf achtet, weil normalerweise würde ich das vielleicht gar nicht tun. Und es ist eigentlich ein ganz cooler Bogen, den man damit nochmal schlägt. Ja, genau. Sonst haben wir irgendwas? Ich denke, wir sind haben eigentlich durch jetzt, ne? Damit zumindest den ersten Teil mal irgendwie abgeschlossen. Wenn wir was vergessen haben, was euch irgendwie jetzt gerade einfällt, haut's auch mit in die Kommentare. Würde uns auch interessieren, auch wie ihr das Ganze seht, ob ihr das völlig anders macht oder wie das bei euch irgendwie abläuft. Würde uns interessieren. Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Teil. Alles, was dann Richtung Hochzeit weitergeht, kommt im nächsten Podcast. Alles klar. Tschö. Schönen Tag noch. Tschüss.